1 live. Noob und Nerd. Die WG mit Manuel. Manuel. Dennis. Ruffelkopter. Und Sie. Dennis. Wohnzimmer. Aua, ich habe das Gefühl, wir belasten unseren Körper zu sehr mit Fitness. Allerdings, ich habe einen dicken Daumen, weil man beim Super Mario Spielen die ganze Zeit auf die Renntaste drücken muss. Eine Taste, die man immer drücken muss, macht keinen Sinn. Das ist Folter. Oh, und mir tut vom Wii Pony Striegeln das Handgelenk voll weh. Wir sollten uns die nächsten Tage einfach hinsetzen und fernsehen. Aber wer drückt auf die Fernbedienung? Ich kann das nicht. Hola, Jungs. Hi, Sie. Wir haben ein Supi-Angebot für dich. Kannst du für uns auf 400-Euro-Basis neben dem Sofa stehen und die Fernbedienung drücken? Das klingt genauso bescheuert wie damals, als ihr mich mit zu diesem Turnier genommen habt. Wir eröffnen die Europameisterschaft im Turmspringen mit Manuel und Dennis. Kannst du eine Leiter hochklettern? Nee, woher denn? Dann machen wir was anderes. Ich kann mit der Achselhöhle pupsen. Geil. Oh, ich will nach Hause. Gott sei Dank, unser Vermieter kommt. Tach, ihr Multivitamintabletten. Tag, Herr Braunschweig. Wir sind Kampfvegetarier. Veteran. Der Computerspielamnesie. Industrie. Das ist ja gar nichts. Ich habe gerade eine Display-Schutzfolie direkt beim ersten Versuch blasenfrei und ohne auszurasten auf mein Smartphone geklebt. Das ist die unrealistischste Geschichte, die Sie je erzählt haben. Mist, ertappt. Erlebt Noob und Nerd live bei Best of 1 Live Comedy. 23. August, Zeltfestival Ruhr, Bochum. Alle Infos auf 1live.de.